Wehet die stürmende Flut, die stürmende Flut, die Kräfte des Glaubens zu schwächen, die Kräfte des Glaubens zu schwächen. Die schäumenden Wellen von Pelias Bächen, die schäumenden Wellen von Pelias Bächen, die schäumenden Wellen von Pelias Bächen verdorben. Oh,